Erster Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben an die Gemeinde in Thessalonich. Sie sind in Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Zweiter Gott, der Vater, und Jesus Christus, der Herr, geben euch Gnade und Frieden. Dritter, wir danken Gott immer für euch, Brüder. Euer Glaube wächst sehr stark. Eure Liebe zueinander ist groß und zeigt sich in allem. Vierter, wir erzählen anderen Gemeinden von euch. Wir loben euch für eure Geduld und euren Glauben. Ihr leidet unter Verfolgung und Schwierigkeiten, aber ihr haltet alles aus. Fünfter, euer Leiden ist ein Zeichen für Gottes gerechtes Gericht. Ihr werdet würdig sein für Gottes Reich. Ihr leidet jetzt für dieses Reich. Sechster, Gott ist gerecht. Er wird denen, die euch bedrängen, Schwierigkeiten geben. Siebter, ihr, die ihr leidet, werdet Trost bekommen. Wir werden auch Trost bekommen. Das passiert, wenn Jesus, der Herr, vom Himmel kommt. Er kommt mit seinen Engeln. Achter, Jesus kommt in Feuerflammen. Er wird die bestrafen, die Gott nicht kennen. Er wird auch die bestrafen, die Jesus' Botschaft nicht folgen. Neunter, diese Menschen werden für immer verloren sein. Sie werden vom Herrn und seiner großen Macht getrennt sein. Zehnter, an diesem Tag wird Jesus kommen. Er wird bei seinen heiligen Menschen geehrt werden. Alle Gläubigen werden ihn bewundern, denn ihr habt unserer Botschaft geglaubt. Elfter, wir beten immer für euch. Wir bitten Gott, dass er euch würdig macht. Er soll euch für seine Berufung bereit machen. Er soll euch Freude an Gutem geben und euren Glauben stark machen. Zwölfter, so soll der Name von Jesus, unserem Herrn, in euch geehrt werden. Und ihr sollt in ihm geehrt werden. Das geschieht durch die Gnade von Gott und Jesus Christus.